dir streiten. Hast aber die Grenze überschreiten. Weiß sicher, stille Wasser gründen tief. Ich könnte dir was Böses antun. Zum Beispiel in deinen Magen tät ich Haselnüsse pflanzen. Dass es mal was Gutes in dir wächst. Als allererstes ein paar Nüsse, die ich sorgfältig zermosen könnte. Könnte auch eine Biegepresse ausleihen. Krieg ich bestimmt hin, deine Knie so weit umzudrehen, dass die deinen Rücken berühren. Ja, das kann ich. Ich könnte sicher mit guten dressierten Ameisen an deinen Extremitäten gebunden dich langsam vierteilen. Dabei täte ich einen Abguss nehmen, aber direkt mit schmelzendem Bronze. Sollte es aber schön still bleiben, damit es klappt. Aber am liebsten tät ich gern der Kante sämtlichen Werken in die Fresse reinstopfen, dass es mal eine Chance gibt, dir ins Hirn zu sprechen. Ja. Ich werde es aber nicht tun. Ich bleib schön locker. Bin ja ein cooler Typ, ich werde es aber nicht tun.